Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast über Latinrock. Ich bin Ronja und neben mir sitzt Ladina. So, wie ich vorher schon erwähnt habe, geht es heute um Latinrock. Dies hat aber nichts mit der ausgesprochenen Sprache zu tun, sondern mit Rock, der von der lateinamerikanischen Kultur beeinflusst wurde. Daher auch der Name. Latinrock, ein Musikstil, der Rockmusik mit lateinamerikanischen Rhythmen, Percussion und kultureller Identität verbindet. Ja, und das Spannende daran ist, dass Latinrock nicht einfach als Rock entstanden ist. Er ist wirklich eine Fusion von zwei musikalischen Welten. Auf der einen Seite hatten wir Rock, Blues, Psychedelic Rock in den USA und auf der anderen Seite Salsa, Mambo, Rumba und Cha-Cha-Cha aus Lateinamerika. Genau, und die entscheidende Person, die diese Welten zusammengebracht hat, war Carlos Santana. 1966 gründete er in San Francisco seine Santana Blues Band. Er kombinierte die Rockgitarren mit lateinamerikanischen Rhythmen und das war der Beginn eines völlig neuen Sounds. Sein Auftritt beim Woodstock Festival, das war 1969, war legendär. Dort hörte das Publikum zum ersten Mal Rock mit starkem Latin-Beat. Viele Leute sagen sogar, dass genau dieses Konzert das Geburtsjahr des Latin-Rock markiert. Aber Latinrock war mehr als nur Musik. Er entstand im politischen Umfeld der Chicano-Bewegung, der Bürgerrechtsbewegung mexikanisch-amerikanischer Communities in den USA. Musiker nutzten ihre Songs, um soziale Rechte, Umweltfragen und Gleichberechtigung zu thematisieren. Ja, das Tolle daran ist, dass Latinrock so zur kulturellen Selbstbehauptung wurde. Musik war ein Ausdruck von Identität und Stolz. Und das spiegelte sich auch in den Texten und Rhythmen wider. Kommen wir zu den musikalischen Merkmalen. Latinrock zeichnet sich durch unglaublich komplexe Rhythmen aus. Synkopierte Beats, Polyrhythmen und Cleave Patterns zusammen mit Rock ergibt das eine richtig spannende Mischung. Und dann ist da noch die Percussion. Congas, Bongos, Timbales, Güiros, alles zusammen mit Schlagzeug. Dadurch entsteht diese energiegeladene, treibende Intensität, die Latinrock so unverwechselbar macht. Nicht zu vergessen die Zweisprachigkeit. Viele Bands wechseln fließend zwischen Spanisch und Englisch. Das macht die Musik für ein breiteres Publikum zugänglich und spiegelt die kulturelle Vielfalt wider. Und die Texte sind oft sozialkritisch oder kulturell geprägt. Identität, Liebe, Gemeinschaft und die Würdigung des kulturellen Erbes der Latin-Gemeinschaft. Das macht die Songs zu mehr als nur Unterhaltung. Sie erzählen Geschichten und Erfahrungen. Außerdem gibt es viele Genre-Crossovers. Latinrock mischt nicht nur Rock mit Latinrhythmen, sondern auch Funk, Jazz, Hip-Hop und manchmal sogar klassische Musik. Es gibt Bands, die sich fast keinem Genre eindeutig zuordnen lassen, weil sie so viele Einflüsse verbinden. Wenn wir auf die Geschichte schauen, muss man sagen, vor 1969 liefen die Stile parallel, aber nicht wirklich kombiniert. Es gab Rock, Blues, Psychedelic Rock und aber auf der anderen Seite Salsa, Mambo und Rumba. Die Latin-Rhythmen waren bekannt, aber Rockmusiker haben sie noch nicht integriert. Dann kam Carlos Santana, der die Fusion möglich machte. Ab 1969 entstand Latinrock als eigenständiges Genre. In den 70ern lag der Fokus auf Instrumentalmusik, langen Songs und vielen Soli. In den 80ern mischten sich Pop-Elemente ein und in den 90ern kam eine Rückbesinnung mit moderner Mischung aus Pop und R&B. Auch wenn Latinrock eher ein Nischengenre blieb, würde ich sagen, hatte er grosse Folgen. Latin-Jazz, Rock, Latin-Pop, Rock en Español und Latin-Alternative. Er wurde zur Brücke zwischen Kulturen und Stilen. Genau, kommen wir nur zu den Bands. Carlos Santana kennen wir ja schon. Er hat Rock, Blues und Jazz mit Latin-Rhythmen kombiniert. Dann gibt es El Chicano, eine Band aus East Los Angeles. Sie wurden Ende der 60er gegründet und mischten Rock, Funk, Soul, Blues und Jazz mit Latin Percussion. Ihr Durchbruch war Viva Tirado 1970 und später kamen Hits wie Tell Her She's Lovely und eine Coverversion von Brown Eyed Girl. Ihre Alben Viva Tirado, Revolution und Celebration zeigen, wie sie die Pioniere des Latin-Rock wurden und Pop, Rock und Latin-Musik miteinander verbunden haben. Und dann, auch nicht zu vergessen, gibt es noch Los Lobos, ebenfalls aus East Los Angeles, gegründet 1973. Sie verbinden Rock mit traditioneller mexikanischer Musik, Blues, Folk und Country. Ihr weltweiter Durchbruch war 1987 mit La Bamba für den Film über Richie Valens. Das war der erste spanischsprachige Song einer mexikanisch-amerikanischen Band, der Platz 1 in den US-Charts erreichte. Los Lobos steht für kulturelle Identität und musikalische Vielfalt. Sie wurden mehrfach mit Grammy Awards ausgezeichnet und beeinflussen Latinrock und Rock en Español bis heute noch. Das ist unglaublich. Latinrock ist also weit mehr als nur ein Musikstil. Er ist Rhythmus, Kultur, politische Botschaft und verbindet Menschen über Kontinente hinweg. Jetzt nochmal das Wichtigste im Überblick. Latinrock verbindet Rockmusik mit lateinamerikanischen Rhythmen, Percussion und kultureller Identität. Geprägt wurde das Genre vor allem von Carlos Santana, dessen Woodstock-Auftritt 1969 als Geburtsmoment des Latinrock gilt. Der Stil entstand im Umfeld der Chicano-Bewegung und steht für kulturellen Stolz, soziale Themen und musikalische Vielfalt. Lass uns nun noch einen Blick in die Zukunft werfen. Der moderne Latinrock wird stark von Alternative- und Indie-Einflüssen geprägt und erweitert seinen Sound durch experimentelle Strukturen, atmosphärische Klänge und neue lyrische Themen. Zeitgenössische Bands verbinden Rock mit elektronischen Elementen, Hip-Hop oder Reggaeton und schaffen so einen innovativen, global geprägten Latin-Rock-Stil. Die Zukunft des Latin-Rock ist wie alles geprägt von Innovation, digitaler Reichweite und genreübergreifenden Einflüssen, wodurch das Genre weiter wächst und eine neue Generation von Hörerinnen und Hörern weltweit hoffentlich erreicht. Wir hoffen natürlich, dass der Latin-Rock sich weiter verbreiten kann und verabschieden uns hiermit von euch. Danke, dass ihr zugehört habt.